Ich arbeite grundsätzlich ohne Lizenz. Kannst du glauben? Ich habe mich abgekoppelt von dem restlichen menschlichen Wurmfortsatz. Ihr Idioten. Thank you. Ich möchte euer, kommt jetzt mit. Der Wörter eine Wohnung anweisen. Wenig geht in der Wohnung, aber das ist ein dieses kann man nicht, wenn wir hier eh schon tun und unsere Wörter. Denn ich kann mein Geschenk nicht erwidern. Du hast uns gesagt, dass wir nicht in den Der Freund und Bruder. Oder nur noch eine Frage. Wie steht es denn, wenn wir den Mann auf die Kette an? Ja. So ist es ja schon erwähnt, dass ein Wagen stand. Um den wir erforschen, einen Wagen.